Zum Tag des leuchtenden Sterns fand am 11. Februar in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein gemeinsames Festtreffen der fortschrittlichen Parteien und Freundschaftsorganisationen Nordeuropas statt. Daran nahmen die Funktionäre und Mitglieder der Kommunistischen Partei Schwedens, des Kommunistenverbandes Finnlands, weitere progressive Parteien, sozioideologische Studienorganisationen, der Gesellschaften für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk in Nordeuropa, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Schweden und seine Mitarbeiter teil. Die Teilnehmer legten zuerst an einem Bild, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammenstehen, Blumen nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde nach den Reden eine Erklärung verlesen und eine Glückwunschadresse an Marschall Kim Jong-un angenommen.